Mit Statistiken ist es so eine Sache, erst recht mit Kriminalstatistiken. Wer etwas daraus lernen will, muss schon genau hinsehen. Und auch dann geben sie nicht immer Antwort. Klassisches Beispiel ist das Schwarzfahren. Bekannt wird nur, wer erwischt wird. Mit jeder Kontrolle steigt also die Zahl der Straftaten und gleichzeitig die Aufklärungsquote. Soweit die üblichen Einwände gegen diese Zahlenwerke vorweg. Diesmal aber scheint es tatsächlich einige belastbare Aussagen zu geben. Und vor allem eine ist erfreulich: Es gibt immer weniger jugendliche Gewalttäter. Nach dem erschreckenden Anstieg im vergangenen Jahr könnte das ein Ausrutscher sein, wiesen nicht andere Faktoren in die gleiche Richtung. Immer mehr Straftaten werden angezeigt, seit Jahren schon. Gerade für die Jugendgewalt belegte das vor wenigen Wochen eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Einen ähnlichen Trend lässt die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre vermuten. Da stieg insgesamt die Zahl der schweren Gewaltdelikte leicht an, der Delikte also, die besonders häufig Polizei bekannt werden. Vorsätzliche leichte Körperverletzung dagegen verdoppelte sich laut Statistik. Dass das mehr mit der Verteilung von Hell- und Dunkelfeld zu tun hat als mit der Realität, ist wahrscheinlich. Wenn das stimmt, dann lautet das erst recht positive Ergebnis: Die Polizei weiß immer mehr und trotzdem sinkt die bekannte Gewalt. Gute Nachrichten also. Allerdings, damit ist es auch schon wieder getan. Für Handlungsanweisungen taugt die Statistik kaum. Zum einen, weil ihre Aussagen denn doch allzu widersprüchlich sind. Die Straßenkriminalität nimmt ab, allerdings gerade mit Ausnahme der Gewaltdelikte. Die Polizei beklagt eine zunehmende Verrohung, eine partiell gestiegene Brutalität, auch von Seiten Jugendlicher. Zum anderen taugt die Statistik für allzu konkrete Folgerungen nicht, weil die nackten Zahlen nichts über die Gründe sagen, im Guten wie im Schlechten. Über die gibt es nach wie vor mehr Vermutungen als Gewissheit. Fördern bestimmte Computerspiele die Gewaltbereitschaft? Hilft der freundliche Polizist von nebenan, um Anzeigebereitschaft und Abschreckung auf dem Schulhof zu erhöhen? Beides ist, wie so manches andere, umstritten. Oder treten solche Faktoren nicht doch in den Hintergrund gegenüber den Gesicherten, der Prägung durch Gewalt in der Familie, fehlende Einbindung in soziale Zusammenhänge wie Schule und Beruf, fehlende persönliche Perspektiven? Diese Unwägbarkeiten kennen auch die Innenminister, die vor kurzem auf der Basis dieser Zahlen entschieden, ein weiterer Personalabbau bei der Polizei ist nicht geplant. Das wäre, mag man hinzufügen, auch noch schöner angesichts 10.000 gestrichener Stellen im Vollzug in den vergangenen Jahren. Einen Schluss dagegen lässt diese Statistik wieder einmal zu: Kriminalität und Jugendgewalt eignen sich nicht für einfache Aussagen, in längst vergangenen hessischen Wahlkämpfen etwa. Aber all das spricht nicht gegen die Statistik, nur gegen falsche Schlüsse.